Es soll um Krise gehen. Und ich habe hier den Part übernommen für das Podium, eher etwas Einleitendes, Vorbereitendes zu sagen über Krisentheorie, nicht so sehr über die Analyse der gegenwärtigen Krise, da komme ich ganz am Ende drauf, da ist ja morgen früh das Podium noch dran, sondern eher noch ein bisschen auf einer allgemeineren, einführenden Ebene zu bleiben. Wenn wir über Krise reden, dann sollte man zunächst mal als allererstes sich überlegen, was heißt überhaupt Krise? Haben wir Krise, wenn es jetzt viele Arbeitslose gibt? Haben wir Krise, wenn Verarmungsprozesse stattfinden? So wird es ja zum Teil auch empfunden. Da sollte man sich halt dran erinnern, wir leben ja immer noch im Kapitalismus und der Kapitalismus hat bekanntermaßen ja nicht den Zweck, uns jetzt ein schönes Leben zu bereiten. Insofern ist der Kapitalismus dann auch nicht in der Krise, wenn wir dieses schöne Leben nicht haben, sondern er ist in der Krise, wenn er nicht so funktioniert, wie er das seinen eigenen Zwecken gemäß tut. Und sein Zweck ist nun mal die Verwertung des Werts, die Erzielung eines maximalen Profits. Von einer kapitalistischen Krise können wir nur sprechen, wenn diese Verwertung, wenn diese Profitproduktion eingeschränkt ist, wenn die nicht möglich ist. Alles andere ist vielleicht unangenehm für die Menschen, aber noch längst keine Krise fürs Kapital. Mit dieser grundlegenden Bestimmung von Krise hängt dann auch noch was anderes zusammen, wodurch sich kapitalistische Krisen unterscheiden von Krisen in vorkapitalistischen Gesellschaften. Es gab ja auch im Mittelalter, im Altertum, gab es irgendwelche Hungersnöte, Versorgungsprobleme und Ähnliches. Da gab es also immer Krisen aus Gründen des Mangels. Also die Leute haben gehungert, weil zu wenig Lebensmittel da waren, weil die Ernte verdorben war. Im Kapitalismus ist es eher umgekehrt. Es gibt Krisen, weil zu viel da ist. Menschen verhungern, während gleichzeitig zu viele Lebensmittel da sind. Zu viel nicht etwa, um alle Leute satt zu machen, sondern wie gesagt, die hungern, sondern zu viel, um sie zu verwerten. Also wir haben im Kapitalismus das Phänomen Krisen aus Überfluss. Und zwar nicht nur aus Überfluss von Waren, sondern vor allem aus Überfluss von Kapital, das ich nicht verwerten kann. Also die zwei Sachen mal so als Vorbemerkung sollte man für das Folgende im Hinterkopf behalten. Wenn wir jetzt von Krise reden, dann muss man sich überlegen, auf welcher Ebene reden wir da überhaupt von Krise. Es gibt, glaube ich, drei Ebenen oder man kann drei verschiedene Ebenen unterscheiden, auf denen es sinnvoll ist, von Krise zu reden oder auf denen eben über Krise gesprochen wird. Das eine ist die Ebene der unmittelbaren Handlungen von Kapitalisten, von Bankmenschen, von Politikern, von Zentralbankchefs, was die jetzt gemacht haben, ob jetzt die Banken zu risikoreich waren oder nicht, ob die Regierung dieses oder jenes Konjunkturprogramm auflegt, das ist eine Ebene. Eine zweite Ebene, da geht es um die strukturellen Bedingungen des jeweils konkreten existierenden Kapitalismus, also wo gibt es beispielsweise Überkapazitäten, wie gesichert sind die Banken, welche Eigenkapitalquoten haben die oder haben die auch nicht. Und dann gibt es als dritte Ebene sozusagen die Ebene kapitalistischer Grundstrukturen. Also das, was vor allem Marx im Kapital untersucht hat, also das, was den Kapitalismus ausmacht, was die kapitalistische Produktionsweise auf einem sehr abstrakten Level charakterisiert, was er genannt hat, die Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise in ihrem idealen Durchschnitt. Bei diesen drei Ebenen, also wie gesagt, man muss vor allen Dingen mal darauf achten, auf welcher Ebene wird überhaupt debattiert und was kann man auf diesen einzelnen Ebenen überhaupt zeigen, was kann man da auf den einzelnen Ebenen überhaupt lernen oder aussagen über die Krise. Diese erste Ebene, wo es um die einzelnen Handlungen geht, das ist so die Ebene, die in bürgerlichen Medien auftaucht, auch in manchen, ich würde mal sagen, etwas vulgäreren Formen linker Diskurse, wo man also mit Schuldzuweisungen schnell bei der Hand ist. Die gierigen Manager haben jetzt die Krise hervorgebracht oder es sei der große Fehler der US-Regierung gewesen, Lehman Brothers zusammenbrechen zu lassen. Hätten die das nicht gemacht, dann hätte vielleicht alles anders ausgesehen. Solche Debatten werden da geführt. Insbesondere, wenn es jetzt um gierige Manager oder risikofreudige Banker geht, kann man sich ein bisschen wundern bei manchen dieser Debatten. Dieselben Leute und dasselbe Verhalten wurde so lange abgefeiert, wie eine Krise nicht in Sicht war. Also einer der wichtigsten Manager, der Hypo Real Estate, ist ein Jahr vor der Krise, ich glaube von Kapital, diesem Kapitalmagazin, gefeiert worden mit der Schlagzeile "Der Mann, der alles richtig macht". Naja, ein Jahr später war es dann der Mann, der alles an die Wand fährt. Nur so ähnlich wie bei den Lottozahlen, man weiß immer erst hinterher, was da richtig ist und nicht vorher. Also das sollte einem auch schon mal deutlich machen, dass da das analytische Niveau nicht allzu hoch ist mit solchen Schuldzuweisungen. Eine andere Sache, die einem auffallen kann und die in gewisser Weise fast schon komisch ist, bei diesen Schuldzuweisungen, wenn sie von Repräsentanten des kapitalistischen Systems und des Staates selber kommen, also unser ja nun leider zurückgetretener Bundespräsident Horst Köhler hat noch im Frühjahr erklärt, es fehlt an ehrlichen Kaufleuten, es fehlt an der Moral bei den Banken und nur so sei es zu dieser Krise gekommen. Da muss man sich mal so ein bisschen an den Kopf fassen. Normalerweise, wenn man so über Alternativen zum Kapitalismus diskutiert, ist ein gern hervorgebrachtes Argument, ja, deine Ideen sind ja ganz nett, aber der Mensch ist nicht so. Der Mensch ist doch so gierig und egoistisch, das kann doch alles nicht funktionieren. Ja, jetzt erfahren wir, dass auch der Kapitalismus anscheinend nicht funktioniert, weil die Menschen so egoistisch und gierig sind. Also anscheinend macht der Mensch einfach alles kaputt, nicht? Denn Sozialismus geht nicht, Kapitalismus geht nicht. Da kann man nur noch verzweifeln an diesen Menschen. Also das ist jetzt die Ebene, wie hier ein Diskurs geführt wird, der nicht so besonders sinnvoll ist, nicht so besonders ertragreich ist, in der Regel eher ablenkt von den Ebenen, wo man was erklären kann. Auf der anderen Seite haben natürlich Handlungen ihren Einfluss. Also die ganze Gesellschaft besteht nur aus Handlungen und nicht aus irgendwelchen abstrakten Strukturen. Nur sind diese Handlungen, die hier vollzogen werden, eben nicht irgendwelche willkürlichen Handlungen, ach Gott, heute mache ich dieses, morgen mache ich jenes, sondern die Handlungen finden in einem bestimmten Rahmen statt. Es gibt nur bestimmte Spielräume für Handlungsalternativen und das müsste eigentlich berücksichtigt werden, wenn man dann über Handlungen reden will. Dann würde das allerdings ein bisschen anders aussehen als in den Beispielen, wie ich es charakterisiert habe. Die zweite Ebene, also wo es jetzt eher so um die konkreten strukturellen Bedingungen des kapitalistischen Systems geht, die machen da schon ein bisschen mehr Sinn, darüber zu reden, denn hier geht es um Verwertungsprobleme. Es wird dann auch anerkannt, dass in den verschiedenen Bereichen zu viel Kapital da ist. Also in den strukturellen Bereichen, ich meine jetzt nicht die einzelnen Branchen, sondern die strukturellen Bestimmungen, die das Kapital in seinem Kreislauf annimmt, Warenkapital. Es sind zu viele Waren da, die sich nicht verkaufen lassen. Produktives Kapital, also das in industriellen Anlagen, Produktionsmitteln ausgelegte Kapital, ist zu viel vorhanden. Es gibt bestimmte Überkapazitäten und es ist zu viel Geldkapital vorhanden. Es gibt einen Überfluss an Wertpapieren, die nichts mehr wert sind. Also Überfluss immer gemessen an dem Verwertungsziel. Dafür ist zu viel Kapital da. Es lässt sich nicht mehr ordentlich verwerten. Und auf der Ebene findet dann eine Diskussion statt über staatliche Politik. Einerseits eine Diskussion der herrschenden bürgerlichen Klassen ihrer politischen Vertreter, wo es dann eben darum geht, ob jetzt Konjunkturprogramme eingerichtet werden sollen oder nicht. Also Konjunkturprogramme, die dann dem Warenkapital Absatz verschaffen, die das unausgelastete produktive Kapital dem bei der Verwertung helfen sollen. Und was wir eben zuletzt erlebt haben, die auch diesem Überfluss an wertlosen Wertpapieren Abhilfe schaffen soll, indem der Staat den Staatskredit an die Stelle dieser wertlosen Wertpapiere setzt. Also bei allen diesen Debatten geht es eigentlich darum, wie der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, also dieser schöne Ausdruck von Friedrich Engels, der da sehr gut passt, wie der Staat als ideeller Gesamtkapitalist dafür Sorge tragen kann, die Akkumulation des Kapitals wieder in Gang zu bringen, die Kapitalvernichtung, die notwendig ist, dass Kapitalverwertung möglich ist, möglichst so zu organisieren, dass das nationale Kapital nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und der Masse der Bevölkerung, insbesondere den Lohnabhängigen, deutlich zu machen, dass sie doch jetzt auch für die große Sache des nationalen Wohls halt leider auch Opfer bringen müssen. Längere Arbeitszeiten, späteres Renteneintrittsalter und diese ganzen Dinge, die wir ja kennen aus den Medien. Allerdings ist diese zweite Ebene auch das Feld, auf dem ein linker Reformdiskurs stattfindet. Ein Reformdiskurs, der, jetzt mal, sagen wir mal, ein bisschen zugespitzt, darauf abzielt, den Kapitalismus etwas schöner zu machen. Also wo es dann darum geht, beispielsweise, dass gesagt wird, naja, die Banken, die haben jetzt zu viel spekuliert. Die Banken sollten doch an ihre eigentliche Aufgabe erinnert werden. Sie sollen Kredit für die Wirtschaft bereitstellen und nicht so viel spekulieren. Das heißt, bei so einem Vorschlag, und der kommt ja auch von bestimmten Seiten, wird völlig ausgeblendet, dass eine Bank genauso ein profitorientiertes Unternehmen ist wie jedes andere kapitalistische Unternehmen auch. Und dass die Banken das Ziel haben, ihren Profit zu maximieren und nicht Kredite bereitzustellen. Auch die Energieversorger haben es nicht als Herzensangelegenheit, dass doch jeder Mensch über ausreichend Energie verfügt, sondern dass das Unternehmen einen entsprechenden Profit machen kann. Das ist der Zweck des Unternehmens. Nach der Logik funktionieren sie. Und wenn jetzt sozusagen der Wunsch geäußert wird, die mögen sich doch anders verhalten, also man behält Kapitalismus bei, aber die einzelnen Akteure sollen doch bitteschön anderen Zielen sich verpflichten, dann ist es erstmal nicht viel mehr als eine schräge Vorstellung darüber, wie Kapital und Staat funktionieren. Und ich denke, es gehört dann auch für die Linke dazu, solche Vorstellungen zu kritisieren. Was nicht jetzt heißen soll, dass man keine Abwehrkämpfe führt, dass man sich nicht wehrt gegen Verschlechterungen, dass man nicht versucht, auch eigene Handlungsmöglichkeiten auszudehnen. Aber sozusagen die Vorstellung, wir machen jetzt den Kapitalismus etwas schöner, indem wir dem Kapital und dem Staat andere Zwecke unterstellen, als sie haben, das, glaube ich, führt eher in eine Sackgasse. Die dritte Ebene, wo es um Grundstrukturen der kapitalistischen Ökonomie geht, also nicht um die konkreten Strukturen jetzt, die sich so in den letzten 20, 30 Jahren in einer konkreten kapitalistischen Formation herausgebildet haben, sondern diejenigen Strukturen, die den Kapitalismus als Kapitalismus charakterisieren, ihn von anderen Produktionsweisen unterscheiden. Die bilden den zentralen Gegenstand der Marx'schen Analyse. Und auch wenn jetzt eine ganze Reihe von Jahren ins Land gegangen sind, seit der gute Marx sein Kapital oder also den ersten Band veröffentlicht hat, ist an diesen Analysen nach wie vor viel Aktuelles zu finden. Das Problem mit diesen Analysen ist eher, dass sie nicht fertig sind, dass das Ganze ein ziemlich unvollendetes Projekt ist, nicht bloß darstellungsmäßig, sondern forschungsmäßig, was Marx für die Krisentheorie auch selber in seinem Briefwechsel hervorgehoben hat. Und dementsprechend findet man nun unter dem Label marxistische Krisentheorie ganz unterschiedliche Krisenauffassungen, die meiner Meinung nach auch von sehr unterschiedlichem Wert sind für eine gegenwärtige Analyse. Eine sehr traditionelle Herangehensweise orientiert sich an dem, was der Marx als Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate bezeichnet hat. Dieses Gesetz ist aus verschiedenen Gründen ziemlich fragwürdig. Man kann sich darüber streiten, lässt sich das überhaupt zeigen oder nicht. Ich bezweifle das, dass sich das zeigen lässt. Aber selbst wenn es sich zeigen lassen würde, glaube ich, würde das für die Krisentheorie immer noch nicht sehr viel liefern. Es gibt allerdings andere krisentheoretische Ansätze bei Marx, die also mit diesem fragwürdigen Gesetz überhaupt nichts zu tun haben, die, glaube ich, erheblich besser geeignet sind, etwas auch zur gegenwärtigen Krise oder überhaupt zu Krisenprozessen auszusagen, die sich auch stärker an der Widersprüchlichkeit des Verwertungsprozesses, auf die ich ja eingangs schon hingewiesen habe, ansetzen. Marx macht im dritten Band des Kapitals, also man braucht eine Weile, bis man da hinkommt und die entsprechenden Kapitel da lesen kann. In diesem dritten Band des Kapitals macht er auf einen grundlegenden Widerspruch zwischen den Bestimmungen, die im Kapitalismus für Produktion und für Konsumtion gelten, auf den weist er hin. Produktion, Konsumtion in jeder Produktionsweise sind natürlich aufeinander angewiesen. Es kann nur konsumiert werden, was produziert worden ist. Und wenn das, was produziert worden ist, nicht konsumiert wurde, dann wurde eine Menge gesellschaftlicher Arbeit, Produktionsmittel verschwendet. Und das ist für jede Produktionsweise ein Problem. Also insofern sind die aufeinander angewiesen. Aber im Kapitalismus haben sie die Tendenz, systematisch auseinanderzulaufen. Die Produktion, die profitorientierte Produktion, hat die Tendenz zur Ausdehnung, zur Produktivkraftsteigerung. Sozusagen nur die technischen Möglichkeiten bilden eine Grenze für den Produktionsprozess. Die gesellschaftliche Konsumtion demgegenüber ist systematisch beschränkt. Gesellschaftliche Konsumtion setzt sich aus zwei großen Bestandteilen zusammen. Das eine ist die, also jetzt in Marx'scher Terminologie, die individuelle Konsumtion, das, was vor allem die Lohnabhängigen konsumieren. Das ist beschränkt, weil ja sowohl die Löhne als auch die Zahl der Arbeitskräfte beschränkt werden sollen, um einen möglichst hohen Profit zu erzielen. Der zweite Bestandteil der gesellschaftlichen Konsumtion ist nicht die individuelle Konsumtion, sondern was Marx den produktiven Konsum nennt oder was die heutige Volkswirtschaftslehre Investition nennt. Das heißt also das, was die Unternehmen verbrauchen an Produktionsmitteln, an Rohstoffen. Individuelle Konsumtion, wie gesagt, systematisch beschränkt, da der Lohn ein Kostenfaktor ist. Investition ist aber auch beschränkt, weil sie sich erstens an den Profiterwartungen, also an den Erwartungen künftigen Profits orientiert und zweitens immer sozusagen den Vergleich macht zwischen an Investition in Sachanlagen, in neuen Fabrikanlagen oder Investition in, Marx nannte das noch im Kreditsystem, heute würden wir sagen im Finanzsystem. Von daher ist eine Möglichkeit, und wenn man das noch ein bisschen genauer durchbuchstabiert, wofür ich jetzt hier nicht die Zeit habe, gibt es starke Tendenzen, dass diese Möglichkeit des Auseinanderlaufens immer wieder zu einer Wirklichkeit wird, dass das also real stattfindet, dass Produktion und Konsumtion auseinanderläuft. Und dann genau ist die Krise da. Dann lässt sich das, was produziert worden ist, nicht mehr verwerten. Dann sind auch die Anlagen, die das produzieren, was ich da nicht verkaufen lässt, sind überflüssig geworden. Und wir haben eine Krise. Also eine wesentliche Aussage von Marx ist eben, dass Krisen notwendig sind. Das sind keine Betriebsunfälle, das sind keine Zufälle, wie in etwa der neoklassischen Theorie das angesehen wird. Krisen sind notwendige Ergebnisse kapitalistischer Akkumulation. Gleichzeitig sind Krisen aber auch fürs Kapital der Mechanismus, überhaupt der einzig mögliche Mechanismus, um bestimmte Akkumulationsblockaden, um Fehlentwicklungen im kapitalistischen Sinne wieder zu beseitigen. Also so vernichtend die Krise für das Einzelkapital sein kann, so sehr sind sie ein Jungbrunnen für das kapitalistische System als Ganzes. Manche glauben auch, irgendwann verwandelt sich dieser Jungbrunnen in einen Abgrund, in den alles hineinstürzt. Da habe ich meine großen Zweifel dran. Also ich meine, es wäre nicht schade drum, wenn der Kapitalismus in so einer Weise abstürzen würde. Aber Geschichte ist nicht so ein Automat, der uns diesen Absturz liefert. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund, und ich habe noch, glaube ich, 5 Minuten, versuchen, wenigstens ein bisschen was zur gegenwärtigen Krise zu sagen und auch einzuschätzen, ist das jetzt die entscheidende Systemkrise, wo alles anders wird, wo die Welt nie mehr so sein wird, wie sie jemals war. Das sind ja so die schönen Floskeln, die man da hört. Dann bietet es sich an, wiederum auf 3 Ebenen oder in 3 Richtungen zu fragen, was da eigentlich im Moment hinter dieser Krise steckt. Ich würde da, wie gesagt, wiederum 3 verschiedene Dimensionen unterscheiden. Wir haben zum einen nicht nur in einzelnen Ländern, sondern weltwirtschaftlich in einer ganzen Reihe von Branchen strukturelle Überkapazitäten. Also Überkapazitäten, die nicht nur im Laufe jetzt eines Zyklus der letzten 3-4 Jahre aufgebaut worden sind, sondern Überkapazitäten, die eine längere Vorgeschichte haben, die zum Teil mit den Entwicklungen in den sogenannten entwickelten Ländern, also den führenden kapitalistischen Ländern zu tun haben, die aber auch damit zu tun haben, dass die sogenannten Schwellenländer in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Aufholprozess vorgenommen haben, dass da eine enorme Industrialisierung stattgefunden hat und jetzt eben die verschiedenen Betriebe dieser verschiedenen, die verschiedenen Unternehmen dieser Länder auf dem Weltmarkt konkurrieren. Und dabei gibt es in einer ganzen Reihe von wichtigen Branchen wie Stahlindustrie, Chipindustrie, Automobilindustrie, gibt es erhebliche Überkapazitäten. Darüber will ich jetzt aber nicht weiter reden, also das ist nur sozusagen ein Merkposten. Eine zweite Geschichte, die sich so in den letzten nur 30 Jahren, kann man sagen, abgespielt hat, das sind in allen führenden kapitalistischen Ländern gigantische Umverteilungsprozesse. Umverteilungsprozesse, die einerseits zwischen den Klassen stattgefunden haben. In den letzten 30 Jahren haben die Reallöhne der Lohnabhängigen meistens stagniert oder sind nur relativ wenig gewachsen. Unternehmensgewinne und Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit sind demgegenüber enorm haben demgegenüber enorm zugenommen. Das heißt also, wenn die Reallöhne einerseits stagnieren und die anderen Einkommensarten zunehmen, heißt es, dass der ganze zusätzliche Reichtum, der in den letzten 25, 30 Jahren produziert worden ist, im Wesentlichen der Klasse, also der Bourgeoisie, würde Marx sagen, Unternehmen, Kapitalisten, Managern, also hohen Einkommensbeziehern, zugefallen ist. Warren Buffett, ein amerikanischer Multimilliardär und Manager eines großen Fonds, in den allerdings jetzt nicht so Kleinanleger mit ein paar hunderttausend Dollar einsteigen können, sondern muss da wohl mindestens eine halbe Million oder eine Million mitbringen. Von dem stammt der schöne Ausspruch, er weiß ja nicht genau, ob es so etwas wie Klassenkampf überhaupt gibt. Aber wenn es ihn gibt, dann hat meine Klasse gewonnen, meinte Warren Buffett. Und zumindest letzterem muss man für die letzten 30 Jahre zustimmen. Seine Klasse hat gewonnen. Sie hat auch gewonnen in anderer Hinsicht. Das ist die zweite wichtige Umverteilung, die stattgefunden hat, bezogen auf den Staat. Eine Steuerreform jagte die nächste. In den letzten 25 Jahren, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in England. Alle diese Steuerreformen sollten Steuersenkungen sein, waren sie auch, nur die Bezieher niedriger Einkommen, deren Steuern wurden auch nur minimal gesenkt, die Bezieher hoher Einkommen und die Unternehmenssteuer wurden enorm gesenkt. Also beispielsweise in Deutschland Unternehmenssteuern, also Körperschaftssteuer plus Gewerbesteuer von knapp 60% auf 30%, Einkommenssteuern von 53% auf 45%, bei gleichzeitiger Anhebung der Bemessungsgrundlage, also dass das erstmal erheblich später greift, dass solche hohen Steuersätze überhaupt zu zahlen sind. Der Staat hat damit weniger Einnahmen, erspart, das geht im Wesentlichen auf Kosten der Sozialausgaben, also auch bei praktisch den unteren Einkommensschichten, aber das reicht nicht aus. Der Staat muss sich auch verschulden. In allen entwickelten Ländern ist die Staatsverschuldung in den letzten 30 Jahren enorm hochgegangen. Nicht, weil die Staaten plötzlich so viel Geld ausgegeben haben, sondern weil sie ganz bewusst und gezielt weniger eingenommen haben. Also auch hier eine gewaltige Umverteilung. Und dann drittens eine andere Umverteilung noch in der internationalen Ökonomie. Es gibt enorme Leistungsbilanzungleichgewichte. Also es gibt auf der einen Seite Länder, die enorme Handelsbilanzüberschüsse aufweisen, wie zum Beispiel Deutschland, China, Japan, andere Länder, die enorme Defizite aufweisen, sowohl der Handels- als auch der Leistungsbilanz. Da kann man jetzt nicht so ganz eindeutig sagen, was besser ist oder was schlechter ist. Also das deutsche Kapital fährt mit den Handelsbilanzüberschüssen gut. Das US-amerikanische, weil sie über die Weltwährung verfügen, fährt mit den Handelsbilanzdefiziten ganz gut. Aber auf jeden Fall haben diese Umverteilungen und diese enormen Leistungsbilanzungleichgewichte dann dazu geführt, und das ist der dritte Punkt, der für diese Krise eine wichtige Rolle spielt, dass es zu einem hypertrophierten, also zu einem enorm gewachsenen, im Vergleich jetzt zur produktiven Grundlage, enorm gewachsenen Finanz- und Bankensystem gekommen ist. Denn diese ganzen Umverteilungen haben ja dazu geführt, dass wir auf der einen Seite einen Sektor haben von sowohl Einkommensbeziehern als auch Unternehmen, die überhaupt nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, und dann suchen, ob man das in der Finanzsphäre gewinnbringend anlegen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber Sektoren, also die kleinen Einkommensbezieher, die verschuldeten Staaten, wie auch die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten, die genau dieses Geld brauchen. Ja, wenn der eine viel hat, der andere wenig, dann bietet sich's an, also dann haben wir im Kreditsystem sowohl Nachfrage als auch entsprechendes Angebot. Man hat die materielle Grundlage für dieses hypertrophierte System. Dieses ganze System, was sich da nun herausgebildet hat, und ich muss jetzt, um jetzt nicht zu viel Zeit zu brauchen, also ganz, ganz schnell den Rest abkürzen, dieses System ist in die Krise gekommen, nicht einfach nur in eine Konjunkturkrise, also die gegenwärtige Krise ist erheblich mehr als eine Konjunkturkrise, aber in meinen Augen ist sie keine Systemkrise, sie ist keine grundsätzliche Krise. Bis jetzt jedenfalls steht dieses System ganz gut da, und es ist auch keine Kraft zu sehen, im Moment zumindest, die es in Frage stellt. Nur die Widersprüchlichkeiten innerhalb dieses Systems, die nehmen erheblich zu, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler, und das ist jetzt wirklich der letzte Satz. Es geht, und darüber müsste dann auch diskutiert werden, einerseits werden diese Krisenantworten auf nationaler Ebene gegeben? Das ist das, was wir gerade in Form von Sparplänen, Steuergesetzen und Ähnliches erleben. Zweitens werden die aber auf internationaler Ebene in der Staatenkonkurrenz gegeben. Und da ist dieser schöne Satz von Bundeskanzlerin Merkel, wir wollen doch stärker aus dieser Krise herauskommen, als wir reingegangen sind, wirklich wörtlich zu nehmen. Das ist keine Tröstung für verunsicherte Bürger, das ist eine Kampfansage an die anderen Ökonomien, an die anderen Länder. Und dieser Kampf hat längst begonnen. Wenn wir also über Krise, Reaktionen auf die Krise reden, dann müssen wir diese beiden Ebenen, nationale und internationale Ebene, immer im Zusammenhang diskutieren. Und damit Schluss. Ja, vielen Dank. Jetzt Gerhard Stapelfeld, bitte. Thank you. eine Krise. Ich würde jetzt gerne anfangen, weil ich auf gar keinen Fall überziehen soll. Und ich eingeladen worden bin, um den Zusammenhang von Staat und Krise zu erklären, wofür man eigentlich die fünffache Zeit brauchte. Deshalb beschränke ich mich auf Stichworte und spitze das Thema etwas zu. Und das, was ich vortrage, ist, denke ich, eine Variation zu dem, was Michael Heinrich eben vorgetragen hat. Es geht mir vor allen Dingen schwerpunktmäßig, das war die mir zugedachte Aufgabe, die Krisen unter dem Neoliberalismus darzustellen und etwas zu erklären. Und vorab über Krise überhaupt und das Verhältnis zum Staat etwas zu sagen. Also zum Ersten, wenn man über Krisen redet, und zwar ökonomische Krisen, dann hat man zunächst mal die erste, nach Marx jedenfalls, ökonomische Krise im Jahre 1825 und im 19. Jahrhundert etwa alle 10 Jahre eine ökonomische Krise, und vorher hat man keine ökonomischen Krisen. Der Grund dafür ist, dass unter dem Liberalismus, also in dem Jahrhundert etwa zwischen 1760 und 1870, die gesellschaftlichen Verhältnisse sich differenziert haben gegenüber dem Individuum und der Natur. Und man so etwas wie Gesellschaft rein für sich hat und deshalb auch rein ökonomische und gesellschaftliche Krisen überhaupt erst in dieser Phase. Und das Zweite ist, dass in dieser Phase, das kann man bei Marx auch wunderbar nachlesen, die Krisen ein revolutionäres Potenzial offensichtlich besitzen. Das heißt, dass man bei Marx ja das öfter nachlesen kann, insbesondere bei den Grundrissen, dass er sagt, also wenn ich jetzt zu spät komme, 1857 bei der Krise, dann ist das mein Fehler, oder bei der Krise, die zum Imperialismus führt, 1872, sagt er, er hofft, dass das Bürgertum dann Dialektik eingepaukt bekäme. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Es geht also um diesen Zusammenhang von Krise und Kritik, und der ist exemplarisch und in dieser Reihenform nur im Liberalismus zu haben. Das heißt, vorher haben wir eine Krisenauffassung und eine Auffassung von Ökonomie und Staat, die von dieser ganz klaren Differenzierung, philosophisch gesagt, zwischen Subjektivität und Objektivität nicht ausgeht, sondern in der Natur und Gesellschaft miteinander in der Regel religiös, durch ein religiöses Selbstverständnis vermittelt, als eins gedacht werden. Das heißt, die Krisen, die vorher vorhanden sind, sind immer Krisen des Reichtums, der im Handelskapitalismus begriffen wird als ein bestimmter Naturstoff, der unmittelbar gesellschaftlicher Reichtum ist, also als Krisen eines Edelmetallgeldes, als Krisen analog auch, indem es um Naturkrisen geht, also Naturkatastrophen, Hungerkatastrophen und Ähnliches. Und das Ganze eben auch als Krise der religiösen Weltauffassung begriffen. Der merkantilistische Staat, also in exemplarischer Form von Thomas Hobbes, dargestellt als Leviathan, reagiert also auf diese Krisen vor allen Dingen mit Reform der Währung, des Geldes. Es geht dann vor allen Dingen um die Wiederherstellung der Gold- und Silberwährung und Ähnliches. Und es sind keine rein ökonomischen, sondern politisch-ökonomische und teilweise religiöse und teilweise Naturkrisen. Das 19. Jahrhundert mit dem Liberalismus bringt diese Entzweiung von Subjekt und Objekt. Und das heißt dann, ich habe mich jetzt mit Hegel so ausgedrückt, man kann das auch mit Marx machen, dass dort Elemente auseinandertreten. Die abstrakteste Definition, die man bei Marx finden kann, was eine Krise sei, findet man im zweiten Band der Theorien über den Mehrwert. Da steht, und weiter sei die Krise nichts als die gewaltsame Verselbstständigung von Momenten, die wesentlich eins seien. oder die gewaltsame Herstellung der Einheit von Momenten, die wesentlich getrennt seien. Mehr ist da nicht. Es geht also um Widersprüche und Verselbstständigung von Elementen gegeneinander, und das taucht dann in der liberalen Politikökonomie auf, in der Differenzierung Natur, ich verkürze das jetzt mal, Gebrauchswert, gesellschaftliches Verhältnis Wert der Waren, das tritt auseinander. Und weil dies auseinandertritt, geht der Liberalismus davon aus, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse dem Menschen gegenübergestellt ihnen nicht bewusst sind, sodass diese Einheit überhaupt das Aufzuklärende ist. Und das ist dann das, was Marx als den Kernpunkt seiner Krisentheorie benennt. Diese Einheit der verselbstständigten Elemente. Mit Hegel könnte man sagen, es geht um die Identität der Identität und Nicht-Identität. Diesen Zusammenhang zwischen Krise als Aufklärung über eine metaphysische Politikökonomie im Handelskapitalismus und der Möglichkeit einer Kritik, die darin liegt, dass man diese Aufklärung radikalisieren kann und die bürgerlichen Utopien gewissermaßen gegen sich selber wenden kann, ist das, was die Besonderheit ausmacht des klassischen Liberalismus im Unterschied zum Neoliberalismus. Wenn man die weiteren Krisen nimmt, so ist die Krise von 1873-79 eine entscheidende Krise, weil sie den Übergang vom Liberalismus zum Imperialismus darstellt, eine Überproduktionskrise, die gelöst wird unter dem Imperialismus in der Form von Warenexport, das ist allerdings relativ alt, in Form von Kapitalexport, das ist neu, in Form eines Kartellschutzzolles, das ist auch neu, in Form einer Monopolpolitik und vor allen Dingen in Form von Kolonien und Kriegen. Der Zusammenbruch dieser Krisenelemente findet statt im Ersten Weltkrieg und ökonomisch in der Großen Depression 1929-33. Und wie diese zu interpretieren ist, ist unter den Neoliberalen heute eine große Frage. Man hat diese Krise zu Zeiten in den USA und nicht in Deutschland, in den USA nicht als Bruch im kapitalistischen Fortschritt interpretiert, sondern nach der Theorie des sozialen Wandels nur als eine Disparität unterschiedlicher gesellschaftlicher Teilsysteme. Das heißt, klassisch ausgedrückt, und so wurde es um 1930 von einer Arbeitsgruppe eingesetzt vom US-Präsidenten Hoover, auch benannt als Krise zwischen dem Bereich der gesellschaftlichen Produktion und der Konsumption. Und da wir uns in einer Zeit bewegen, um 1929, als gesellschaftliche Verhältnisse schon völlig verdinglicht, als Naturgesetze aufgefasst wurden und die Volkswirtschaftslehre dies so ausdrückt, dass nicht die Arbeit, sondern der Konsum und der Bedarf es ist, der die Wirtschaft lenkt, so wird diese Krise aufgefasst von John Maynard Keynes und auch der US-Administration von Roosevelt ab 1933 als eine Unterkonsumptionskrise, auf die der Staat zu reagieren hat. Und die Instrumente, auf die die Roosevelt-Administration zurückgegriffen hat nach 1933, war, dass sie in diesem Sinne, dass die Überproduktionskrise als Unterkonsumptionskrise begriffen wurde, darauf den Schwerpunkt gelegt hat, diesen Unterkonsum zu beheben. Das heißt, es ging vor allen Dingen im Bereich der Industrie um die Förderung in den USA, wohlgemerkt, der gewerkschaftlichen Organisierung zur Steigerung der Löhne, im Bereich des Agrarsektors um eine ganze Palette von Subventionen für Landwirte, also von der Massenschlachtung von Ferkeln bis zum Gesetz zum Weizenexport, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und diese US-Administration hat dann diese binnenwirtschaftlichen Maßnahmen zur Behebung der Unterkonsumptionskrise außenwirtschaftlich abgesichert, indem man auch versucht hat, die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu steigern. Und da gibt es drei herausragende Maßnahmen. Das eine ist die Dollarabwertung gegenüber dem Gold. Das zweite ist die Auslandshilfe. Und das dritte ist ein im Interesse der Vereinigten Staaten begrenzter Freihandel auf unterschiedlichen Gebieten. Diese drei Maßnahmen sind deshalb außerordentlich wichtig, weil sie hinführen zum Bretton Woods-Abkommen von 1944 und zum GATT-Abkommen 1948. Das Bretton Woods-Abkommen legt ein Weltwährungssystem fest, mit dem US-Golddollar im Mittelpunkt, auch in dieser Abwertung, was Exportförderung heißt. Die Institution, die das abzusichern hat, ist der Internationale Währungsfonds. Zweitens legt das Bretton Woods-Abkommen fest, eine Auslandshilfe, für die die Weltbank zuständig ist, also zur Förderung der Auslandsnachfrage. Und das Abkommen über den begrenzten Freihandel, GATT, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, legt dann fest, einen Freihandel auf Gebieten, auf denen die Vereinigten Staaten Konkurrenzvorteile besitzen. Wir haben, wenn man das aus neoliberaler Perspektive betrachtet, den Zusammenbruch dieses Systems, das heißt dieses Systems der Vereinigten Staaten, bekannt als New Deal-System, theoretisch reflektiert durch John Maynard Keynes und institutionalisiert weltwirtschaftlich durch das Bretton Woods-Abkommen, was also funktioniert hat, bis ungefähr 1970, bis zu dieser Krise. Diese Krise um 1970 findet ihren Ausdruck darin, wenn man es rein statistisch nimmt, dass das Bruttoinlandsprodukt, wenn man so will, der Welt absinkt unter 3%, dann gilt es als Krise, auf 1,73%. Und 1981 noch mal weiter absinkt auf 0,9%. Das Bretton Woods-Abkommen bricht zusammen und das geht dem voran 1971 und 1973. Und zwar wird zunächst von der US-Administration 1971 kassiert die Garantie jederzeit, wie es 1934 eingeführt wurde, jederzeit eine Unze Gold gegen 35 US-Dollar tauschen zu können. Das war 1934 unter New Deal eine Abwertung des Dollar. Das war 1971, weil diese Relation konstant war, de facto eine Aufwertung, sodass das, was ursprünglich die Exportchancen der US-Industrie auf dem Weltmarkt fördern sollte, jetzt die Exportchancen deutlich reduziert hat. Mit der Folge, dass die Vereinigten Staaten einen erheblichen Dollarabfluss zu verzeichnen hatten, Vietnam und Ähnliches kam dazu. Und diese Parität nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Das war eigentlich der Einstieg in das, was kommt. 1973 ist dann der zweite Teil des Bretton Woods-Abkommens ebenfalls kassiert worden, nämlich dass nachdem die feste Parität des US-Dollar zum Gold 71 gefallen ist, 73 auch die feste Parität der Mitgliedstaaten des Bretton Woods-Abkommens gegenüber dem Dollar ebenfalls gefallen ist. Und an die Stelle der bis dahin geltenden administrativen Steuerung des Weltwährungssystems treten jetzt die Devisenmärkte. Man nennt sowas heute Deregulierung. Vorher konnte über Zentralbankeingriffe und Staatseingriffe der Währungswert gesteuert werden. Und das hieß auch, dass man über den Wert der Währung entschieden hat, über die Verteilung der Produktion und der Konsumtion auf dem Weltmarkt. in dem Moment, wo dies gefallen ist, diese Steuerung über die Weltwährung, hieß es, dass das der Beginn gewesen ist einer allgemeinen Deregulierung der Ökonomie überhaupt. Das heißt, in Richtung auf das, was in Europa die einheitliche europäische Akte 1986 definiert hat, freier Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Arbeitskräften hieß es, das gemeint sind Hochqualifizierte und über allem Kapital. Der freie Kapitalverkehr, das, was hier gegeben ist. Auch wenn man vielleicht in 10 Jahren etwas schlauer ist, würde ich vorschlagen, diese Krise von 1975, diese Zeit von dieser Krise bis zur Krise 2007, die jetzt ja fortdauert, als eine Krise zu verstehen oder eine Zeit zu verstehen, wo es um die allgemeine Deregulierung der Märkte geht. Und das heißt nach neoliberaler Auffassung Folgendes. In dem Moment, wo der Staat nicht mehr die Wirtschaft steuert, wird ihm auch die Fähigkeit bestritten, die Wirtschaft insgesamt und die Gesellschaft insgesamt rational zu erkennen und deshalb steuern zu können. Das Dogma des Neoliberalismus wäre dann, dass an die Stelle dieses Staatssystemrationalismus ein Antirationalismus des Wettbewerbs tritt. Man verzichtet ausdrücklich und erklärt dies auch ausdrücklich von Seiten der Neoliberalen, dass Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze nicht erkannt werden können und deshalb auch nicht steuerbar sind. Weshalb das einzige Subjekt, was hier auftritt, der von Marx sogenannte vereinzelte Einzelne ist. Das heißt, man hat auf der einen Seite eine Tendenz zur Deregulierung der Wirtschaft, zur scheinbaren Entstaatlichung und hat auf der anderen Seite bei dieser scheinbaren Entstaatlichung dann die Tendenz, weil die nationalen Ökonomien sich in dieser Form auflösen, zur sogenannten Globalisierung, die ihr Spiegelbild wiederum hat in dem, was Weltbank und Sozialwissenschaftler Individualisierung oder Lokalisierung nennen, weil man das Ganze nicht erkennen kann, ist die gesellschaftliche Welt, die Weltökonomie insgesamt atomisiert und zerfällt in dieser Form. Nun ist das Problem von vornherein gewesen, dass die Neoliberalen gesagt haben, also wenn der Staatsinterventionismus in dieser Form zusammenbricht, wenn es sich als Trug erwiesen hat, Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze rational zu erkennen und steuern zu können und dies steuern durch Behebung einer Unterkonsumptionskrise, Ausbau von Gewerkschaftsmacht, Ausbau von Wohlfahrtsstaat und so weiter, wenn das alles eine Täuschung ist. Und man setzt an diese Stelle jetzt den Wettbewerb, dass dann natürlich die Frage ist, wie stellt er sich dann her? In den Medien, in den Feuilletons ist lange immer kolportiert worden, die mehr, dass der Neoliberalismus, die neoliberale Ökonomie eine entstaatlichte Ökonomie ist. Das wissen wir bei dieser Krise jetzt genauer, dass dem nicht so ist. Der Grund ist ja, dass in dem Moment, wo die staatlichen Interventionen in Form vor allen Dingen des Sozialstaates reduziert werden, der Wettbewerb sich ja nicht automatisch quasi durchsetzt, sondern wieder administrativ gesetzt werden muss. Und ich denke, dass die gegenwärtige Krise die ist, dass man, nachdem man zwischen 1975 und 2007 dereguliert hat, man das macht, was in der Literatur manchmal Re-Regulierung genannt wird, eine administrative Konstitution des Wettbewerbssystems insgesamt. Sodass, wenn man den neoliberalen Staat vergleicht mit dem Staat des Keynesianismus und der New Deal-Regierung, man einen Staat hat, erstens, der von den Neoliberalen nicht mehr als rationaler, sondern als antirationaler, organischer Staat geklärt wird. Zweitens, dass dieser Staat aber viel mehr als der keynesianische Staat nicht nur partielle Überproduktionskrisen, sondern eine Überproduktionskrise des Systems insgesamt zu beheben hat, also das Wettbewerbssystem insgesamt konstituiert, also in diesem Sinne viel bürokratischer das Ganze steuert ist als der staatsinterventionistische Staat. Und dass dieser Staat parallel zur Wettbewerbsökonomie ein autoritärer Staat ist deshalb, weil er von vornherein mit dem Dogma auftritt, Wirtschaft und Gesellschaft als Ganze unerkennbar. Die Verhältnisse sind deshalb nicht weiter hintergehbar. Der Staat ist organisch, die Wirtschaft ist organisch. Nichts führt dahinter zurück. Man kann dies an nichts weiter messen. Man kann dagegen überhaupt keine Utopien mehr geltend machen. Es ist ein Staat der Gegenaufklärung und ein Wirtschaftssystem der Gegenaufklärung. Und in dem Sinne ist das, was man dann unter dem Neoliberalismus hat, wesentlich anders als Möglichkeit der Kritik, als das, was Marx in Bezug auf den Liberalismus hat, bei dem man sagen konnte, der Liberalismus ist die Epoche der Aufklärung und der abgebrochenen Aufklärung bei der unsichtbaren Hand und bei der Volonté générale. Das konnte man radikalisieren. Eine Epoche, die, weil sie die Epoche der Aufklärung ist, Sozialutopien ganz großartige geboren hat, wie den ewigen Frieden oder die kosmopolitische Freiheit, die man gegen deren falsche Realisierung einklagen konnte. Der neoliberale Staat kassiert von vornherein jede Aufklärung, indem er sagt, die Gesellschaft ist unerkannt, unerkennbar überhaupt. Und er kassiert auch jede Utopie als tendenziell autoritär, geradezu nationalsozialistisch, sagt das Haupt des Neoliberalismus Hayek in seinem Buch über den Weg zur Knechtschaft 1944, weil diese Anmaßung an Rationalität eine Anmaßung auf Omnipotenz und auf allgemeine Herrschaft sei. Deshalb ist hier bei diesem Neoliberalismus in gar keiner Weise an eine Aufklärung anzuknüpfen, an Utopien auch nicht. Und deshalb zerbricht auch der klassische Zusammenhang von Krise und Kritik hier, sodass sich die Aufgabe einer Kritik der neoliberalen Ökonomie wesentlich anders stellt als die Aufgabe einer Kritik der liberalen Ökonomie. Das Einzige, was meinem Dafürhalten als Möglichkeit verbleibt, ist die Genese der Negation von Vernunft und Utopie nochmal aufklärend zu erinnern, theoretisch. Praktisch heißt dies aber, dass Bewegungen, die ohne Utopien und ohne ein Potenzial, was über die Realität hinausführt, gar nicht sein können, an diese Realitäten in ihrer Fantasie gekettet sind und dass in diesem Sinne von den Protesten, die wir in diesem Jahr in Europa reichlich hatten und ja davor auch, es fraglich ist, ob dort ein emanzipatorisches Potenzial im Sinne einer Weltveränderung tatsächlich vorhanden ist oder ob das Land der Utopie, also das Land nirgendwo vom Neoliberalismus nicht längst besetzt ist. Und die Frage eigentlich ist, ob man dies noch benennen kann und ob es ein Potenzial darüber hinaus noch gibt. Vielen Dank. Okay. So, hallo. Mir wurde gerade gesagt, dass wir Diskussionszeit sparen müssen. Deswegen werde ich versuchen, möglichst schnell ein paar Bilder zu flimmern, ein paar Eindrücke zu geben. Wie gesagt, ich bin relativ kurzfristig eingesprungen als drittbester Ersatz für Karl-Heinz Roth. Und werd aber ein ganz anderes Thema besprechen. Mir wurde aufgegeben, was zu Krise und Subjekt zu sagen. Ich habe mich bemüht, das zu tun, und es gibt auch genügend Anknüpfungspunkte mit den Vorträgen bisher. Der Vortrag ist, oder die Bilder sind ein klein bisschen improvisiert, hoffentlich deswegen umso interessanter, aber vielleicht muss ich nach den sehr systematischen Vorträgen jetzt auch ab und zu mal stocken und überlegen, und das soll eine Einladung sein, dann möglicherweise in der Diskussion darauf einzusteigen. Ich fange mal an, Subjekt in der Krise. Wie sieht das aus? Zum Beispiel so: Angela Merkel auf Besuch im Opel Stammwerk Rüsselsheim in der Phase, in der es darum ging, diesen deutschen bzw. europäischen Konzern aus General Motors rauszuschneiden. Das haben die aus naheliegenden Gründen nicht mit sich machen lassen. Und wenn ich es richtig erinnere, deswegen auf die deutsche Staatsknete verzichtet. Richtige Entscheidung. Gerade hatten sie wieder einen extrem erfolgreichen Börsengang bis zum nächsten Crash. Ganz lustig ist der Vertreter der Betriebsleitung im Hintergrund. Nächstes Subjekt in der Krise. Ihr erinnert euch, dass das Sparpaket 5 Tage vor der Fußball-WM angekündigt wurde. Dementsprechend stark waren die Proteste. Es waren nämlich einmal 15.000 und einmal irgendwo anders 10.000 auf der Straße. Alles hartgesottene GewerkschaftsfunktionärInnen oder Postautonome, die sich da gegenseitig das erzählt haben, mitgeteilt haben, was sie sich auf dem Bündnistreffen auch schon erzählt haben. Oder so, Studierendendemo in London, gerade vor ein paar Tagen, Zukunftsaussichten, Lebenschancen werden da sozusagen handstreichartig und spürbar beschnitten. Folge: die Parteizentrale der Regierungspartei wird in Schutt und Asche gelegt. Das zeigt schon, dass die Rede von dem Subjekt in der Krise ein klein bisschen abstrakt ist. Ich greife trotzdem nochmal einen Satz von Adorno auf, der in dem Zusammenhang sehr instruktiv ist, vor allem auch deshalb, weil er zeigt, dass die Krisenerfahrung, die man möglicherweise jetzt macht, so originell gar nicht ist. Er spricht vom Charakter oder in unserem Zusammenhang vielleicht auch vom Subjekt als einem System von Narben, die nur unterleiden und nie ganz integriert werden. Die Zufügung dieser Narben ist eigentlich die Form, in der die Gesellschaft sich im Individuum durchsetzt. Bei Adorno steht natürlich die Erfahrung des Nationalsozialismus im Hintergrund, aber sie wird nicht explizit genannt, sondern es wird der Zusammenhang zur kapitalistischen Produktions- und Vergesellschaftungsweise da in den Vordergrund gestellt. Und dem möchte ich so ein bisschen folgen. Es gibt gegen diese Rede vom Subjekt einen naheliegenden Einwand. Wer vom Subjekt spricht, spricht nicht mehr über Klassen. Das stimmt erstmal, aber es ist teilweise gerechtfertigt. Das Klassenverhältnis ist immer schon nationalökonomisch vermittelt. Als Rechtssubjekte und StaatsbürgerInnen sind die unterschiedlichen Kapitalagenten hinreichend verwandt, um unter einen Gattungsbegriff zusammenzufinden. Und was sie dann unterscheidet, das sehen wir dann ja auch. Ich habe mir 4 Punkte vorgenommen. Einen Rückblick, so wie es ist, war es nicht immer. Dann 2 so Spots auf die ideologische Vergesellschaftung des Subjekts, die jetzt auch eher Deutschland betreffen und vielleicht nicht so sehr chinesische Wanderarbeiter oder südamerikanische Bäuerinnen oder so. Einmal Krisennationalismus 2010, der Staat als Last Resort, auch im übertragenen Sinn für das Subjekt. Und als 2. der Umschlag von Sozialchauvinismus in eine Integrationsdebatte und wie die so im Subjekt organisiert ist. Der 4. Punkt, New Order oder Krise als Lebensform, Fragezeichen, ist eigentlich auch eher nur so als eine offene Frage gedacht, wo dann vielleicht auch die anderen Referenten oder jemand aus dem Publikum ein paar bestimmtere Urteile geben kann, als ich das kann. Thesen vorweg. Die politökonomischen Schocks und Krisen der letzten 20 Jahre haben die ideologische Zusammensetzung der Individuen, insbesondere der Lohnabhängigen, völlig verändert. Die entwickelten Industriestaaten haben sich institutionell und politisch auf eine intensivierte, krisenträchtige Wachstumskonkurrenz festgelegt. Stabilitätspolitische Maßnahmen brechen sich am verselbstständigten Konkurrenz- und Verwertungszwang. Mit der makroökonomischen Steuerung wird auch die biografische Struktur individueller Existenz des eigenen Lebens unterlaufen. Analog zum Staat beschränkt sich auch die Souveränität des Subjekts auf gelungene oder misslungene Not- und Rettungseinsätze an der eigenen Lebensführung. Anders als Kapital sind Subjekte in der Regel an einen Standort und dessen Verwertungsschicksal gebunden. Das zwingt sie immer wieder in eine sadomasochistische Identifikation mit der Nation. Die eigene Entbehrung soll von allen geteilt werden. Der Rückblick, es ist nur wirklich schlagworthaft, aber man vergisst ja doch allzu schnell, wie anders es mal war. Ich habe hier 5 Stichwortketten aneinandergereiht. Fordismus, die sicher beschönte Vorstellung eines einer stabilen Wachstumsperiode, in der alle mit einem existenzsichernden Lohn und einer irgendwie berechenbaren Erwerbsbiografie sich ins Rentenalter vorgerobbt haben. Das stimmt natürlich so nicht. Also gerade im sogenannten Fordismus gibt es auch staatliche Arbeitshäuser und biografische Unsicherheit. Aber der Kontrast ist doch wohl legitim gegenüber dem, was danach kam, sozusagen dem Post-Fordismus, dem Neoliberalismus, dem Zwang zu einer verschärften Produktivitäts- und Wachstumskonkurrenz der entwickelten kapitalistischen Nationalstaaten. Und dieser Übergang liegt so ein bisschen außerhalb dessen, worüber ich jetzt genauer sprechen wollte, aber es ist doch eine wichtige Voraussetzung. Wir haben mit dem Ende der Geschichte, das ist jetzt so ein bisschen ein Punkt, ein Anfangspunkt, den ich willkürlich gesetzt habe, aber der vielleicht auch ganz plausibel ist, also mit dem Zusammenbruch des staatssozialistischen Blocks einen Globalisierungsschub, der gerade für die entwickelten kapitalistischen Staaten mit neuen Herausforderungen verbunden ist. Also einerseits natürlich neue Wachstumschancen, neue Märkte, andererseits aber auch eine bislang nicht gekannte Konkurrenz. Und man hat ja jetzt gesehen, dass diese Chancen und Risiken von unterschiedlichen Staaten ganz unterschiedlich bewältigt wurden. Ich will nochmal auf so eine Etappe eingehen, die sozialpsychologisch eigentlich nie richtig gewürdigt wird, die aber, finde ich, ganz signifikant ist, nämlich die Periode, in der die Deutschen nochmal dachten, Wohlstand für alle 10% Kapitalrendite sei sozusagen per Volksaktie möglich, als nämlich die T-Aktie ausgegeben wurde und alle ihr Erspartes da reingeworfen haben und dann 3 Jahre später im Dotcom-Crash verloren haben. Die Situation finde ich deswegen so signifikant, weil unmittelbar danach diese Agenda 2010 politisch durchgesetzt wurde und mit ihr sozusagen sich die gesellschaftliche und auch die subjektive Ordnung derart umstrukturiert hat, dass das Subjekt nach dieser Agenda 2010 nur noch wenig mit dem zu tun hat, das davor lohnabhängig war. Gut, das ist vielleicht nur so als abstrakter Vorgeschmack. Nochmal zur Veranschaulichung, wir haben hier die Emission der T-Aktie 1996. Ach so, wundert euch nicht, das ist jetzt wirklich so ein bisschen, ich arbeite so ein bisschen mit Impressionen. Also daraus jetzt ein strukturiertes Argument zu machen, müssen wir dann in der Diskussion tun. Die T-Aktie, manche werden sich erinnern, andere waren noch nicht in der Schule. Die T-Aktie wird von Manne Krug herausgegeben, dem sozusagen der idealen Werbeikone des Spätfordismus, aus der DDR rübergemacht, im Westen Sympathieträger aller Klassen, hier im Bild als Liebling Kreuzberg oder so, mit einer Einrichtung, die sowas von spätfordistisch ist, dass man glauben könnte, so ein Leben sei noch möglich durch den Kauf einer T-Aktie. Wie gesagt, man sieht den Aktienverlauf gleich rechts daneben mit einem Höhepunkt 2000. Da kostete die Aktie 100 Euro, 100 Mark, 100 Euro, weiß nicht, egal, Euro, um dann grandios abzustürzen und jetzt bei 9 Euro rumzudümpeln. Und mit diesem Kurvenverlauf beschreibt sie exakt den Zusammenbruch der amerikanischen Nasdaq, also des amerikanischen neuen Marktes, und damit den Dotcom-Crash des Jahres 2000, 2001. Ich finde die Szene deswegen so wichtig, weil da nochmal sozusagen diese spätfordistische Hoffnung eines Wohlstandes für alle und eines stabilen Wachstums durchgestrichen wurde. Und alle hatten rein investiert und alle hatten hinterher weniger. Das scheint mir eine wichtige Szene zu sein auf dem Weg zum Subjekt, wie wir es heute haben. Mal weiter. Danach kam die Agenda 2010, die Offensive des nationalen Wettbewerbsstaats, 5 bis 10 Jahre nachdem Joachim Hirsch den Begriff geprägt hat. Und da wurde nun wirklich ernst gemacht mit dem Umbau der Sozialsysteme und dann eben aber auch mit dem Umbau der Biografien. Ein paar Stichworte: Neuordnung des Arbeitsmarkts, Neuordnung der Sozialsysteme. Ganz allgemein gesagt, es gibt eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Die Lohnkosten der Unternehmen werden gesenkt durch gesetzliche Maßnahmen. Das Arbeitslosengeld, auf das man ja einen sozusagen versicherten Anspruch hatte, wird gekürzt und vor allem wird die Bezugsdauer gekürzt, was gleichbedeutend ist mit einem höheren Risiko des sozialen Abstiegs für alle. Die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe werden verschmolzen zur ALG II. Und es kommt dann auch zu einer Kürzung von Krankenversicherungsleistungen, Zuzahlungen. Das heißt im Resultat eine rasante Privatisierung gesellschaftlicher Risiken, eine verschärfte Kooperationspflicht und Sanktionsrechte, also Kooperationspflichten der Bittsteller, der Leistungsempfänger und Empfängerinnen und Sanktionsrechte des Staates, also Verschmelzung von Fürsorge und Disziplinierung. Aus Rechtsansprüchen werden Ermessensleistungen des Staates. Man könnte ein bisschen zugespitzt sagen, das ist eine Annäherung an das Workfare-Prinzip, das, ich bin jetzt nicht ganz firm, aber in einigen Staaten der USA doch zumindest sozialpolitisch im Vordergrund steht: Nothilfen gegen Arbeitsdienst oder Zwangsarbeit. Also die Möglichkeit von Zwangsarbeit ist durch die Agenda 2010 geschaffen. Das klingt jetzt erstmal banal, aber das gilt ja nicht zu Unrecht als sozusagen die größte sozialpolitische Reform der Bundesrepublik. Da wurde sozusagen in Recht gegossen, ich muss steile These, aber da wurde in Recht gegossen, was mit der Verwertungskrise seit den 70er Jahren sozusagen nationalökonomisch sich anbahnte. Die Biografien, die es sozusagen im Spätfordismus noch gab, und die staatlichen Garantien, Leben und den Status der Subjekte zu sichern, die wurden radikal zurückgefahren, und damit wurde sozusagen beschlossen, dass jede Karriere binnen kürzester Zeit ins Bodenlose fallen kann. Kann man gerecht finden. Also es gab ja wirklich absurde Fälle, wo Menschen mit einer sehr kurzfristigen, hochbezahlten Arbeit dann sozusagen sich einen guten Lenz machen konnten, so eine späte Nachwirkung der Klassengesellschaft, wo sich das Privileg je nach Einkommenshöhe exponentiell steigert, das da vom Staat zugesichert wurde. Aber das sind sozusagen vernachlässigbare Fälle. Ich habe jetzt bin schon eine Folie weitergegangen, die sozusagen diese neue Realität so ein bisschen illustriert. Diese Agenda 2010 wurde ja nicht irgendwie aus sozialpolitischer Bösartigkeit beschlossen, sondern weil sie die neuen Verwertungsbedingungen auf dem Weltmarkt, auf dem jetzt wieder globalisierten Weltmarkt, reflektiert. Und da sagt Horst Köhler dann auch ganz passend: Der Ausstieg aus den Weltmärkten würde unseren Wohlstand in kürzester Zeit vernichten. Stellen wir uns also der Verantwortung. Sie deckt sich mit unserem Interesse. Wir verkaufen die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung ins Ausland. Die Weltwirtschaft ist unser Schicksal. Es gibt immer wieder sozusagen Optimistinnen, die behaupten, das sei alles eine Frage der Steuerung. Man müsse den Kapitalismus entschleunigen. Das ist natürlich so abstrakt immer irgendwie richtig, aber die Bedingungen dafür bestehen eben nicht. Also, mal sehen, ob es auch gleich kommt. Nein. Wir kommen noch zu der Stelle. Also es ist nun mal nicht nur ein politischer Wille, sondern eben auch eine geronnene institutionelle Struktur, die diese beschleunigte Weltmarktkonkurrenz aufrechterhält und reproduziert. Und die lässt sich eben nicht einfach mit irgendeinem Entschleunigungsgesetz aus der Welt schaffen. Gut, in einem kleinen Sprung nochmal weiter. Es geht jetzt darum, wie man mit der beschriebenen, von Horst Köhler beschriebenen Situation umgeht. Deutschland ist ja damit ganz gut gefahren, hat sozusagen die Chancen des Globalisierungsschubs 89-90 genutzt und ist auch noch gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Und sozusagen fürs Subjekt bedeutet das eine befriedigende Möglichkeit der Identifikation mit dem Gemeinwesen. Woran macht die sich fest? An der Überlegenheit gegenüber anderen Staaten, die Hausaufgaben nicht so gemacht haben. Und diese Überlegenheit zeigt sich in der Lieblingsstatistik der deutschen Wirtschaftszeitung, nämlich im Vergleich der 10-Jahres-Renditen von Staatsanleihen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man den Wirtschaftsteil von Zeitungen aufschlägt, dann ist das an jedem zweiten Tag die Top-Meldung. Es ist immer wieder das gleiche Bild. Also diese Statistik, sie zeigt an, wie viel Prozent Zinsen verschiedene Staaten zahlen müssen, um am Kapitalmarkt Kapital zu kaufen, Geld zu kaufen. Und da sind wir bei Deutschland immer auf der niedrigsten Kurve, also fast nichts, so irgendwo bei 2% oder so, während die sogenannten Defizitsünder Portugal, Irland oder Griechenland teilweise das 5- oder 6-fache zahlen müssen. Und das ist sozusagen ein Indikator, dass man in der Konkurrenz doch immerhin alles richtig gemacht hat. Also das objektive Urteil der Kapitalmärkte ohne viel Gerede. Das übersetzt sich in einen neuen Optimismus. Also es ist immer vor dem Hintergrund der Identifikationsmöglichkeiten des Subjekts. Darauf soll es zusteuern. Übersetzt sich in einen neuen Optimismus. Das neue deutsche Wirtschaftswunder sei da, schreibt die Bild. Bald so wenig Arbeitslose wie vor 20 Jahren. So viele Jobs wie vor der Wende. Die ganze Welt staunt über uns. Dass das ein bisschen Pfeifen im Wald ist, zeigt der Titel drunter klein. Da wird dann gesagt, Arbeitslosenzahl unter 3 Millionen, inzwischen wissen wir, das stimmt gar nicht, also es ist schön gerechnet, es sind irgendwie doppelt so viele, aber egal. Drunter steht aber, kommen jetzt 10 goldene Jahre. Und das zeigt schon, auf was für einer Ebene von, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt theologisch einordnen müsste, aber es ist doch irgendwie eine sehr mystische Herangehensweise an die eigene Vergesellschaftung und unterstreicht nochmal, was gerade gesagt wurde über die Unerkennbarkeit dieser Reproduktionsordnung. Selbst die Financial Times Deutschland kommt mit irgendeinem Zwerg, Superboom in Deutschland und gibt ihrer dann doch wirklich eigentlich trockenen Klientel da nochmal so ein bisschen Zucker. Und man muss eigentlich glauben, dass die von allen guten Geistern verlassen sind, weil wenigstens die Financial Times Deutschland müssten ja wissen, dass ihre Prognosen auf tönernen Füßen stehen. Aber da ist das identitäre Begehren und vor allem das der Kundschaft wahrscheinlich größer als der Realismus von Ökonomen. Das können wir mal überspringen. Das ist nämlich die Rückseite davon, die Lohnkosten im europäischen Vergleich. Die Entwicklung der Lohnkosten im europäischen Vergleich. Ich überspringe es mal und komme zu einer These, die jetzt auf dieses erste Spotlight führt. Es gibt einen sekundären Krisengewinn der deutschen Subjekte. Ihr Staat ist einer der wenigen gewichtigen Lenders of Last Resort. Das gilt auch im übertragenen Sinn. Die Identifikation mit dem deutschen Staat suggeriert ein Maß an Handlungsfähigkeit, das sonst nur diktatorische Regime kennen. Man könnte eine Einschränkung anhängen und sagen, die forsche Stabilitätspolitik des deutschen Staates hat Analogien zum Freudschen Über-Ich. Es versucht diktatorisch die eigenen Fundamente zu sichern und sabotiert sich dabei beständig selbst. Zum Beispiel Strafzinsen für Defizitsünder. Also allein die Wortwahl ist ja schon so sehr, sehr nah am Über-Ich. Strafzinsen für Defizitsünder unterlaufen die Rettungsmechanismen, weil die Defizitsünder dann eben sich weigern wie Irland. Dann müssen sie doch gezwungen werden, sich retten zu lassen und so. Das ist sozusagen ein widersprüchlicher Effekt. Der andere ist, dass die deutsche Wettbewerbsfähigkeit die ersehnte Stabilität der Märkte natürlich auch unterläuft. Also so verlaufen die Unsicherheiten, aus denen ein Subjekt versuchen muss, eine sinnvolle Identität zu schmieden. Das hat natürlich auch so eine nach außen gekehrte Seite, dass man, ich hatte vorhin gesagt, so ein sadomasochistisches Verhältnis zur eigenen Vergesellschaftung gewinnt. Also man fügt sich in die Sachzwänge und Kampflinien des Standorts. Aber anstatt andere nur runter zu konkurrieren, will man sie auch noch als faul denunzieren. Das ist im Fall Griechenland über diesen Begriff der Pleite Griechen, der Betrüger gelaufen. Hier rechts im Bild seht ihr einen Brief, den die Bild-Zeitung an Ministerpräsident Papandreou geschrieben hat, als er in Berlin war, wo so Sachen drinstehen wie, bei uns arbeiten wir bis 67 und wir stehen morgens früh auf, damit wir zur Arbeit gehen können und eine ordentliche Ökonomie hinkriegen. Gut, ich muss abkürzen, springen mal weiter. Ein Effekt, der vielleicht ganz interessant ist, auch sozusagen was die Identifikation mit dem Staat angeht, ist das Verhältnis von Sozialstaats- und Integrationsdebatte. Also bei allem Wachstumsoptimismus der Deutschen ist schon klar, dass es eine sehr prekäre Situation ist, in der man sich da vergesellschaftet. Und ein Anlass, bei dem das zum Tragen kam, war die Frage, wer denn nun auf privilegierte Fürsorge im Notfall rechnen darf des deutschen Staates. Da war während der WM der Schein entstanden, als könne da jeder kommen, sich eine deutsche Fahne in die Hand nehmen und dazugehören. Also wir sehen hier im Bild die Bewohner dieses berühmten Neuköllner Hauses, in dem die 20 Meter lange Fahne vom Dach hing, Deutschlandfahne, die immer wieder abgefackelt wurde. Und die bekamen da gerade Besuch vom, ich glaube, CDU-Wahlkreiskandidaten und der tragen so ein Bild da, auf dem steht gemeinsam für Deutschland mit diesen Farben. Und das war während der WM. Aber so kann das natürlich nicht stehen bleiben, könnte ja jeder kommen, irgendwie hier Shisha rauchen, eine Fahne in die Hand nehmen und staatliche Existenzgarantien abschöpfen. Deswegen legt die Bild sofort nach der WM natürlich die haarscharfe Analyse hin und sagt, 90% aller Libanesen beziehen Hartz IV. Und das trifft natürlich jetzt auch, weiß nicht, ob es auf diese Familie zutrifft, aber es sind immerhin Libanesen. Und da wird sozusagen die Legitimität, da wird das Dazugehören hier in Abrede gestellt und wird gesagt, die schmarotzen uns nur. Das ist natürlich auch so ein interessanter Kriseneffekt. Zur Verunsicherung trägt eben auch bei, dass sozusagen die Wirtschaft sagt, Handelsblatt, Führungskräfte fordern, Ausländer rein. Das ist sozusagen auch in prekären Verhältnissen ein Unsicherheitsfaktor für die autochthone Mehrheitsbevölkerung. Und deswegen, und das ist sozusagen der letzte Dreh, dann springe ich, genau deswegen kam es eben zu dieser ethnisierenden Wende der Sozialstaatsdebatte. Also Sarrazin ist ja eigentlich jemand, der richtungsoffen diskriminiert. Also einerseits gegen sozusagen in seinen Augen Versager oder Nicht-Leistungsträger in der Mehrheitsgesellschaft pöbelt, aber auch gegen die Anmaßungen der Zugereisten, der mit Migrationshintergrund. Und das Interessante ist eben, dass sein Buch, das ja sozusagen beide marginalisierten Gruppen diskriminiert, dass das der Anlass war, um die Sozialstaatsdebatte, die davor ja auch von vielen anderen gepflegt wurde, Westerwelle, Kraft, Gabriel und so, umzubiegen in eine Integrationsdebatte. Also dieser komplette Sozialchauvinismus von Sarrazin ist hinten runtergefallen und die Debatte hat sich konzentriert auf die kulturelle Integrität des deutschen Volkes. Das ist ein schönes Beispiel, wie ein richtungsoffener Sozialchauvinismus umgedreht wird, um sozusagen die damit verbundene Gefährdung des Subjekts abzuwenden und auf eine einfach zu stigmatisierende Gruppe zu projizieren. Das hat ganz gut geklappt. Die etablierten Parteien und gesellschaftlichen Eliten haben diese rassistischen Wallungen gerade noch so kanalisieren können. Jetzt stehen sie vor der Aufgabe, das ethnische Ausgrenzungsangebot mit dem Leistungs- und Integrationsimperativ zu vermitteln, auf dem ihre Nationalökonomie beruht. Letztes Bild, das tun sie, indem sie Mustermigranten zum Tanzbären machen. Also ich finde, es geht immer noch ums Subjekt. Es geht darum, wie mit welchen Bildern gesellschaftliche Ansprüche vermittelt werden und wie dabei mit Menschen umgegangen wird. Also hier Özil hat, nur als Beispiel, Özil hat den Integrationspreis der Bambi-Show bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist Özil, glaube ich, in Gelsenkirchen geboren oder aufgewachsen. Also sie drücken sozusagen jemanden, der in Deutschland geboren ist und da erfolgreicher Profifußballer ist, vor versammelter Mannschaft einen Integrationspreis in die Hand. Das ist eigentlich frech. Also da müsste man wirklich gegen vorgehen, aber damit noch nicht genug. Er wird auch noch vorgeführt mit der anderen Vorzeigemigrantin, die auch keine ist, weil sie auch hier geboren wurde, nämlich Nazan Eckes, auf der Bambi-Verleihung, wo dann so eine erotisch aufgeladene Show inszeniert wird, der schönen Orientalin, die den schönen und aber zivilisierten Orientalen dann irgendwie auf der deutschen Bühne trifft, und der sagt dann noch so drei Worte, dass Integration irgendwie allen gut tut. Das ist eine erniedrigende Inszenierung, die genau diesen Kompromiss schafft, der durch die Sarrazin-Debatte nötig wurde. Nämlich dieses Integrationsgebot mit dem Ausgrenzungsversprechen zu verbinden. Also aufgenommen werden die Tanzbären, die mitmachen, und alle anderen müssen latent weiter damit rechnen, Gegenstand von Ausgrenzung und negativer Identifikation zu sein. Gut, ich versuche mal ganz schnell zu Ende zu kommen. Den hier, Harris, das ist, glaube ich, der Sprecher dieser neuen Integrationskampagne der Bundesregierung, der sozusagen aus der Perspektive, also ein Sprecher, der Mensch, der den Soundtrack dazu geliefert hat, der aus der Perspektive der Migranten, Migrantinnen ihnen jetzt mal den Marsch bläst und irgendwie sagt, mach deine Arbeit, werd erwachsen, sei nicht kindisch, egal ob türkisch, afrikanisch, arabisch oder indisch, euch geht's gut hier und so, und wenn ihr nicht wollt, bringe ich euch zum Flughafen. Also da werden sozusagen die Stigmatisierten auch noch gezwungen, beziehungsweise sehen einen individuellen Vorteil darin, eine individuelle Emanzipationsperspektive darin, sich der Mehrheitsgesellschaft auf so eine diskriminierende Weise anzubiedern. Das zeigt, auf welchem dünnen Eis Identitäten gestrickt sind und wie rasant solche Prozesse laufen. Also innerhalb von Wochen und Monaten werden sozusagen die sozialen Ansprüche oder meinetwegen auch die Subjektivitätsmodelle ganzer Bevölkerungsschichten umgemäht, um nur halbwegs so eine stabile Leistungsidentität hinzukriegen oder ein rundlaufendes Vergesellschaftungsmodell. Gut, war alles viel zu lang, deswegen tippe ich den letzten Punkt nur an. Es geht um die Frage New Order oder Krise als Lebensform. Also kann sich das Subjekt auf ein neues, stabiles Akkumulationsregime einstellen oder bleibt es jetzt erstmal dabei und wir fallen noch die nächsten 30 Jahre von einer Krise in die nächste. Als Spekulation ist es natürlich müßig, aber schon der Umstand, dass wir uns diese Frage tatsächlich stellen müssen, zeigt, wie irrational dieser Vergesellschaftungsmodus ist. Ich hätte jetzt noch eine Menge Fragen gehabt, stell die aber mal zurück. Wie gesagt, es war auf kurzen Zuruf jetzt so eine kleine Impression. Vielleicht bringt sie was für die Diskussion und würde sagen, damit erstmal Schluss. So. Dann kommen wir zur Möglichkeit, Fragen und Beiträge zu stellen bzw. zu geben. Hier wird ein Mikrofon rumgegeben. Bitte aufgrund der knappen Zeit keine Co-Referate. Versucht euch möglichst knapp zu halten in dem, was ihr uns sagen möchtet. Ich nehme jetzt Meldungen dran, wenn es welche gibt. Einmal hier vorne bitte. Hört man mich? Okay. Ich habe eine Frage an Gerd Stapelfeld. Und zwar, du hast von der Krise der 70er Jahre und der Entstehung des Neoliberalismus als eines Ausgangs aus der klassisch-liberalen Epoche gesprochen. War aber nicht jedoch bereits zu Marx-Zeiten, also namentlich in den gescheiterten Revolutionen von 1848 und später in der demokratischen Wahl Napoleon des Dritten ein gewisser Übergang von einer bürgerlichen Phase in eine proletarische Phase zu verzeichnen? Und war nicht gerade das für Marx das Phänomen, in dem die gesellschaftlichen Widersprüche sich zugespitzt haben und damit auch ein Potenzial für emanzipatorische Aufhebung hergestellt haben? Und meine Frage ist, wie verhält sich dann vielleicht diese neue Phase, die du beschreibst, des Neoliberalismus mit dieser Atomisierung des Subjekts gerade zum Verhältnis zwischen emanzipatorischer Aufhebung und Gesellschaft? Und welche Rolle hat gerade bei den ideologischen Entwicklungen, die sich da verzeichnet haben, die Linke selbst gespielt, also namentlich die Postmoderne und quasi ihr Diskurs vom Tod des Subjekts? Ich bemühe mich, das kurz zu beantworten. Also der Kern des äußeren Gegensatzes von Liberalismus und Neoliberalismus ist, dass der Liberalismus auftritt als Epoche theoretischer und praktischer Aufklärung über undurchschaute Verhältnisse und der Neoliberalismus sich ausdrücklich stützt, jedenfalls die herausragende österreichische Variante, auf die Gegenaufklärung der Zeit des Wiener Kongresses. Um das mal sehr deutlich zu machen, es gibt einen kleinen Aufsatz von Karl Marx, abgedruckt MEW1 auf Seite 80, 81, kann man nachlesen, wo der Unterschied ist. Nämlich, da wird gesagt, im Unterschied zu Kants Theorie, die Theorie der französischen Revolution sei die Theorie der historischen Schule, auf die sich der Neoliberalismus stützt, die Theorie des Ancien Regime, weil sie ausdrücklich eine vernünftige gegenaufklärerische Theorie ist. Zweitens, sie ist nicht nur gerichtet gegen Aufklärung im Sinne von aufklärender Vernunft und Verwirklichung der Vernunft, sondern auch noch gegen jede Form von Rationalismus, weshalb der Vordenker des Neoliberalismus Hayek mit der Vernunft auch gleichzeitig noch den positivistischen Rationalismus von Saint-Simon und Kant miterledigt, worunter auch Keynes fällt. Weshalb also dieser Neoliberalismus nicht nur die technische Rationalität im Sinne von Kant, Saint-Simon, Keynes und anderen kassiert, sondern auch die Aufklärung selber. Und deshalb kann man sagen, und das ergänzt vielleicht oder stützt nochmal das, was wir eben gehört haben, sind gesellschaftliche Verhältnisse hiernach, nach der Gegenaufklärung, sowohl um 1815 als auch nach dem Neoliberalismus, durch keine Utopie oder durch keine Aufklärung hinterfragbar. Sie sind gegeben, deshalb wird immer gesagt, Geschichte ist organisches Wachstum, der Staat ist organisch, die Wirtschaft ist organisch, alles organisch. Und das Einzige, was dem Subjekt bleibt, ist dann eine Freiheit, aber nicht die kosmopolitische, vernünftige, sondern die Freiheit des freiwilligen Konformismus, der Anpassung. Also ein total masochistisch-sadistisches Subjekt, wie wir es aus der kritischen Theorie kennen, aus den Studien über Autorität und Familie. Und dann hat man die Fantasie im Neoliberalismus, dass dieses Subjekt, was sich undurchschauten Verhältnissen nur anpassen kann, dies in einem Wettbewerbskampf um Sieg oder Niederlage tut. Es gibt nur Anpassung oder Ausgrenzung, Integration oder Exklusion. Und der Exkludierte gewissermaßen ist der, der im Anpassungskampf, und das wird ausdrücklich mit Bezug auf Darwin genannt, in diesem darwinschen Kampf um knappe Ressourcen unterliegt, und er gehört, Zitat Hayek, in der Verfassung von Freiheit ausgemerzt. Deshalb ist dieses Subjekt, was wir hier eben gehört haben, ist nicht nur ein vielleicht eine ideologische Zutat, sondern das gehört zu diesem, wenn man so will, neoliberalen System selbst dazu, dass es eine Gesellschaft ist, in der der Fremde, deshalb weil er fremd ist, nicht als Reflexionsmodell dient, um die eigene Identität zu klären, sondern der Fremde ist, weil er fremd ist, auch Feind. Und deshalb gehört er ausgemerzt. Man kann, wie gesagt, sich nur anpassen und so. Und das ist auch das, was wir eben gehört haben. Das kann man in der Theorie nachlesen. Ungefähr vor 50, 60 Jahren ist das schon dargestellt worden. Okay, weitere Fragen oder Stellungnahmen? Ich sehe keine. Dann wollte Felix noch mal was sagen. Ja, was ganz anderes und eine Frage an Michael. Also ich versuche mal ein bisschen einzukreisen, warum ich es wichtig finde. Michael hat vorhin gesagt, er hat vorhin gesprochen von einer Umverteilung von unten nach oben, und er hat von einem Klassenkampf von oben gesprochen, beziehungsweise darüber berichtet, und hat sozusagen Binnengeschichte des Kapitalismus der letzten 30 Jahre sozusagen unter diesem Aspekt beschrieben. Und es ist ja auch ein Hinweis, den man häufig hört in sozialen Bewegungen, dass gesagt wird, der Kapitalismus hat seit 30 Jahren umverteilt zu Lasten der unteren Einkommensschichten, und stattdessen ist denen da oben gegeben. Und das rechtfertigt dann im Umkehrschluss die Forderung, doch jetzt mal mit einer Rückverteilung den gesellschaftlichen Ausgleich wieder zu stiften, manchmal sogar verbunden mit dem Hinweis, dass man dadurch die notwendige Binnennachfrage fördern könne. So, jetzt ist mein Problem damit, dass mit diesem Begriff Umverteilung von unten nach oben immer gesagt oder angedeutet wird, dass es dann irgendwie bei den Kapitalisten landet, die es dann verprassen. Und ich will das Michael gar nicht unterstellen, aber er hat sozusagen für meine Begriffe dann diesen letzten Zusatz weggelassen. Das sind ja staatliche Maßnahmen und die haben einen bestimmten Zweck, nämlich die dienen der Investitionsförderung. Also die Steuererleichterungen für Unternehmen, die Steuererleichterungen oder die von Michael beschriebenen Senkungen der Steuer. So, und jetzt wäre meine Frage, siehst du da sozusagen ein politisches Kampffeld oder würdest du erstmal sagen, man muss das über diese sozusagen staatlichen Standortimperative vermittelt denken, damit es kein halbes Argument wird? Oder wie siehst du das Argument? Also zunächst mal geht es um einen objektiven Tatbestand. Da kann man also Dutzende von Statistiken hernehmen, dass diese Umverteilung in zig Formen stattgefunden hat. Also die kann man schlichtweg nicht bestreiten oder, gut, dann weiß ich nicht, in welcher Welt dann derjenige lebt, der sagt, nee, da wurde gar nichts umverteilt. Das ist eine Sache. Jetzt hast du die übliche Rechtfertigungsstrategie zitiert. Ja, das ist ja nötig, um Investitionen zu fördern. Auch da kann ich dir jede Menge statistisches Material liefern, dass genau das nicht stattgefunden hat. Also egal, welche Zeiträume man sich da anschaut, Investitionen sind, also abgesehen jetzt von Boomphasen, wo die sowieso stattfinden, sind eher zurückgegangen. Also so wurde das verkauft, aber offensichtlich stimmt es nicht. Das kann man sagen, ja, woran lag es denn? Bevor man zu dieser Frage kommt, muss man sich aber auch klar machen, dass jetzt sozusagen nicht der Staat alles, was er macht, aus so einer genialischen Rationalität heraus macht, dass er immer genau das macht, was absolut für das Kapital richtig ist. Also es gibt natürlich auch Politiken, die von einem Kapitalstandpunkt aus kontraproduktiv sind, oder es gibt Konkurrenzverhältnisse, wo Staaten dann auch, also mit, wo sie ihr nationales Kapital fördern wollen, wo sie damit schlichtweg unterliegen. Also sozusagen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man verstehen will, was da passiert ist, muss man ein bisschen weiter zurückgehen, also so, ja, dann die Perspektive der letzten 100, 150 Jahre einnehmen. Und da gab's nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in den am weitesten fortgeschrittenen, entwickelten kapitalistischen Ländern, gab's in der Tat eine Umverteilung zugunsten unterer Einkommen, unterer Klassen. Und dieser Ausnahmezustand kapitalistischer Entwicklung, der wurde rückgängig gemacht. Also insofern finde ich, ist da jetzt gar nicht so eine große Verschwörungstheorie oder sonst etwas notwendig, um das zu erklären, was da stattgefunden hat. Das mit den Investitionen, wie gesagt, stimmt nicht. Ich habe dann auch nicht irgend von Verprassen gesprochen oder von, du hast so gesagt, naja, das war dann der letzte Satz, der fehlte. Ich hab ja einen letzten Satz gesagt. Ich sagte, diese Umverteilung war die materielle Basis für dieses enorme Anwachsen des Kredit- und Finanzsystems. Und zwar ein Anwachsen, was eben sowohl auf der Angebotsseite, es gab diese Masse an Reichtum, die Anlage suchte, die gerade nicht zum Verbrassen bestimmt war, sondern die ja profitabel eingesetzt werden sollte, aber eben nicht in der Industrie, sondern im Finanzsektor. Und auf der anderen Seite gab es auch genau die Nachfrage. Also vor allem in den USA, wo das noch ein bisschen früher begonnen hat, eine wahnsinnige Verschuldung der privaten Haushalte, also das, was die in der Umverteilung verloren haben, versuchen sie sich über Kredite zurückzuholen. Eine wahnsinnige Verschuldung der Staaten. Die Staaten verzichten massenweise auf Steuereinnahmen, versuchen auch ihre Ausgaben abzusenken, vor allem auf Kosten der Sozialabgaben, aber können das gar nicht in dem Maße machen. Also müssen sie sich verschulden und dann schließlich noch auf der internationalen Ebene diese zunehmenden Leistungsbilanzungleichgewichte, die auch finanziert werden über das Kreditsystem. Also es geht überhaupt nicht um Verprassen, sondern es geht darum, diesen umverteilten Reichtum in kapitalistischer Weise zu verwerten. Und diese Verwertungsversuche und Strategien, die da gemacht worden sind, die sind jetzt in die Krise geraten, so wie das vorher mit anderen Verwertungsstrategien auch der Fall war. Also das wäre der Punkt, auf den ich raus will. Was man jetzt für Konsequenzen zieht, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und da würde ich dir zustimmen. Also einfach sozusagen die Feststellung, ja, da gab es Umverteilung von unten nach oben. Jetzt müssen wir ein bisschen wieder was von oben nach unten umverteilen. Das ist zu kurz gegriffen, weil das natürlich die ganzen Verhältnisse, so wie sie sind, bestehen lässt. Also dann wird wirklich Politik sozusagen auf einen Verteilungsstreit reduziert. Das stellt nicht das kapitalistische System in Frage. Da haben wir auch von vornherein immer schon die schlechteren Karten. Also das wäre eine Konsequenz, die ich ganz explizit kritisiere. Dann gab es hier vorne eine Meldung. Da, bitte. Also für mich geht das, was du gerade gesagt hast, irgendwie nicht ganz auf, weil dieses unglaublich große Geldvolumen, was es da auf den Finanzmärkten dann auf einmal gab, woher soll das denn gekommen sein? Das kann man sich doch... Also, das kann man sich doch nicht nur dadurch erklären, dass das auf einmal umverteilt wurde. Das wurde doch vervielfacht. Und woher soll dieses Geld denn kommen? Alles. Also, da reicht mir dieser Erklärungsansatz der Umverteilung irgendwie nicht ganz. Also uns wurde gerade vom Hausmeister mitgeteilt, dass wir um 15:15 hier raus sein müssen. Das bedeutet, wir werden jetzt noch auf diese Frage antworten. Und das tut uns leid, das ist nun mal leider so, aber es gibt ja morgen noch alle Themen, die hier heute diskutiert wurden, erneut in der einen oder anderen Ausführung. Ein weiterer Punkt noch kurz zur Organisation. Bitte nehmt alle gleich, wenn ihr geht, nach der Antwort euren Müll mit, sonst müssen wir erhöhte Reinigungskosten hier bezahlen. Und das würde die Situation auch nicht besser machen. Also jetzt kurz vor dem abrupten Abbruch, dann versucht die Antwort darauf. Ich habe ja nicht gesagt, das ist exakt das Geldvolumen. Ich habe gesagt, das ist die materielle Basis für dieses enorm gewachsene Kreditsystem. Wenn es nicht ein zusätzliches Angebot und eine zusätzliche Nachfrage gegeben hätte, dann hätte das nicht so wachsen können. Dass das Kredit- und Finanzsystem selber über Mechanismen verfügt, der Geldschöpfung, also Buchgeldschöpfung bei den Geschäftsbanken, dass durch Kurssteigerungen sozusagen auch jetzt nicht Geld aus dem Nichts entsteht, aber beleihbare Wertpapiere, wo dann geschöpftes Geld benutzt wird, um diese Papiere zu beleihen. Das steht außer Frage. Aber diese Mechanismen allein, die gab es auch schon vorher, die können nicht erklären, warum in den letzten 30 Jahren dieses Finanzsystem so enorm gewachsen wäre. Also dann, weil sozusagen diese Mechanismen, das gab es auch schon zu Marx-Zeiten, fiktives Kapital, Buchgeldschöpfung der Geschäftsbanken, das ist nichts Neues. Also insofern sind es zwei Sachen, die zusammenkommen. Das eine, worauf ich überhaupt nicht eingegangen bin, wie das Finanzsystem intern funktioniert, und dann aber auch die realen historischen Veränderungen, die wir in den letzten 30 Jahren gehabt haben. Und das müssen wir beides berücksichtigen. Das war, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen untergegangen in dem Referat. Ich habe ja anfangs gesagt, es gibt drei Ebenen, auf denen man Krise diskutieren kann. Und also sozusagen das, worüber wir jetzt reden, das sind Krisenerklärungen auf unterschiedlichen Ebenen. Also guckt man sich an prinzipiell, wie funktioniert das Kreditsystem, oder guckt man sich auf einer etwas historisch konkreteren Ebene an, wie hat sich diese generelle Funktionsweise, wie ist die modifiziert worden durch das, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Und genau das auf verschiedenen Ebenen zu machen, ist, denke ich, die einzige Möglichkeit, um zu erklären und zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Ja, dann beenden wir das hiermit. Schön, dass ihr da wart. Bis morgen. Und dann kommt es 2010.